Erster Jahwe sagt, der Himmel ist mein Thron. Die Erde ist der Schemel für meine Füße. Welches Haus wollt ihr mir bauen? Wo soll ich wohnen? Zweiter Jahwe sagt, meine Hand hat alles gemacht. So ist alles entstanden. Ich sehe auf Menschen, die arm sind. Sie sind traurig im Herzen und haben Respekt vor meinem Wort. Dritter, manche schlachten Stiere, aber töten auch Menschen. Sie opfern Schafe, aber würgen auch Hunde. Sie bringen Speiseopfer, aber auch Schweineblut. Sie verbrennen Weihrauch, aber grüßen auch Götzen. Sie lieben ihre eigenen Wege und Dinge, die ich nicht mag. Vierter, ich werde sie schlecht behandeln. Ich bringe ihnen, was sie fürchten. Ich rief, aber niemand antwortete. Ich sprach, aber sie hörten nicht. Sie taten, was mir nicht gefiel. Fünfter, hört Jahwes Wort, ihr, die ihr Respekt vor ihm habt. Eure Brüder hassen euch. Sie stoßen euch weg wegen meines Namens. Sie sagen, Jahwe soll sich zeigen, damit wir eure Freude sehen. Aber sie werden sich schämen. Sechster, hört. Lärm kommt aus der Stadt. Hört. Jahwes Donnerstimme kommt aus dem Tempel. Er wird seinen Feinden zurückzahlen, was sie getan haben. Siebter, bevor sie Schmerzen hatte, hat sie geboren. Bevor die Wehen kamen, bekam sie einen Jungen. Achter, wer hat so etwas gehört? Wer hat so etwas gesehen? Wird ein Land an einem Tag geboren? Wird ein Volk auf einmal geboren? Zion hat ihre Kinder schnell geboren. Neunter, Jahwe sagt, werde ich ein Kind zur Geburt bringen und es dann nicht gebären lassen? Bin ich jemand, der die Geburt beginnt und dann aufhört? Zehnter, freut euch mit Jerusalem. Jubelt über sie, alle, die ihr sie liebt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr traurig wart wegen ihr. Elfter, ihr sollt Trost von ihr bekommen. Ihr sollt viel Freude und Ehre von ihr bekommen. Zwölfter, Jahwe sagt, ich gebe ihr Frieden wie einen Fluss. Ich gebe ihr die Ehre der Völker wie einen vollen Bach. Ihr sollt viel davon bekommen. Man wird euch tragen und lieb haben. Dreizehnter, wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so werde ich euch trösten. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Vierzehnter, wenn ihr das seht, wird euer Herz froh sein. Eure Knochen werden stark wie junges Gras. Jahwe wird seinen Dienern helfen. Aber er wird wütend auf seine Feinde sein. Fünfzehnter, Jahwe wird mit Feuer kommen. Seine Wagen sind wie ein Sturmwind. Er wird seinen Zorn mit Feuer zeigen. Er wird seine Feinde mit Feuer bestrafen. Sechzehnter, Jahwe wird mit Feuer und Schwert richten. Viele Menschen werden von Jahwe getötet werden. Siebzehnter, manche Menschen reinigen sich für Gärten. Sie folgen einem Gott in der Mitte. Aber sie essen Schweinefleisch, unreine Tiere und Mäuse. Jahwe sagt, mit ihnen allen wird es ein Ende nehmen. Achtzehnter, ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken. Ich werde kommen und alle Völker und Sprachen sammeln. Sie sollen kommen und meine Ehre sehen. Neunzehnter, ich werde ein Zeichen unter ihnen tun. Ich werde einige von ihnen zu anderen Völkern senden. Sie gehen nach Tarsis, Put und Lut, Tubal und Javan. Sie gehen auch zu fernen Inseln. Diese Völker kennen meinen Namen nicht. Sie sollen meine Ehre dort bekannt machen. Zwanzigster, sie sollen alle eure Brüder aus allen Völkern zurückbringen. Das ist ein Geschenk für Jahwe. Sie kommen auf Pferden, Wagen, Sänften, Maultieren und Dromedaren. Sie kommen zu meinem heiligen Berg, nach Jerusalem, sagt Jahwe. So bringen die Israeliten Geschenke zum Tempel. 21. Jahwe sagt, auch von diesen Menschen werde ich Priester nehmen. 22. Jahwe sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sie werden immer vor mir bleiben. So wird auch euer Volk und euer Name immer bleiben. 23. Jahwe sagt, eines Tages, an jedem Neumond und jedem Sabbat, werden alle Menschen kommen. Sie werden vor mir beten. 24. Sie werden hinausgehen und die Leichen der Männer sehen. Diese Männer haben sich von mir abgewandt. Ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht ausgehen. Sie werden für alle Menschen ein Schrecken sein.